Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um jemanden, der auf ganz vielen Platten seine Hand mit im Spiel hatte. Singles und Alben zusammengezählt müssen es Hunderte sein. Bis 3 Uhr werden wir einige davon hören. Unser Soundcheck-Thema für heute, der Produzent Tony Visconti.